Sophichen und der Riese, 15. Kapitel, der große Plan. Da gibt's gar nichts, wir müssen sie einfach aufhalten, sagte Sophichen. Steck mich schnell wieder in deine Westentasche und dann rasen wir hinter ihnen her und warnen alle, was für grässliche Kerle da nach England kommen. Völlig witzlos und einfach geht nicht, sagt der Guri. Die rennen doch lässig doppelt so schnell wie ich und haben schon längst ausgegessen, wenn wir erst den halben Weg hinter uns haben. Aber wir können hier doch nicht bloß rumsitzen und nichts tun, rief Sophiechen. Wie viele Mädchen und Jungen fressen die denn heute Nacht noch auf? Viele, antwortete der Guri. Der Fleischfetzenfresser hat immer einen Riesenhunger. Holt er sich sie aus dem Bett, während sie schlafen? Wie die Ostereier hinterm Sofakissen, sagte der Guri. Ich mag gar nicht daran denken, stöhnte Sophiechen. Dann tu's auch nicht, sagte der Guri. Seit Jahren und Aberjahren sitze ich hier genau auf diesem Stein jeden Abend, wenn sie losgaloppieren, und ich fühle mich so traurig wegen all der menschlichen Lebewesen, die sie nun wieder wegputzen. Aber ich habe mich daran gewöhnen müssen. Ich kann da nichts machen. Wenn ich nicht so ein mickriger kleiner Ferkelwutzriese wäre und wenn ich nicht nur 8 Meter groß wäre, dann würde ich sie schon daran hindern, aber so ist das völlig Schluss ausgeschlossen. Weißt du jedes Mal, wo sie hingehen? Fragte Sophiechen. Ja, jedes Mal, sagte der Guri. Jeden Abend rufen sie mir das zu, wenn sie hier vorbei brettern. Vor ein paar Tagen haben sie gerufen, wir hauen jetzt ab zu Lissabon und Frankfurt und putzen alle beide weg. Ekelhaft, sagt Sophiechen. Ich hasse sie. Das kleine Mädchen und der Guri saßen nun schweigend nebeneinander auf dem blauen Stein und die Nacht umhüllte sie dunkler und dunkler. In ihrem ganzen Leben war Sophiechen noch nie so verzweifelt gewesen. Aber plötzlich sprang sie auf und schrie, »Ich halt's nicht mehr aus! Denk doch mal an die armen, armen Mädchen und Jungen, die in wenigen Stunden bei lebendigem Leibe aufgefressen werden. Da können wir doch hier nicht bloß herumsitzen und abwarten. Wir müssten etwas tun. Los, komm, wir sausen hinter diesen tierischen Typen her.« »Nein«, sagte der Guri. »Doch, das müssen wir einfach«, schrie Sophiechen. »Warum willst du nicht mitmachen?« Der Guri seufzte und schüttelte mit Entschiedenheit den Kopf. »Ich hab's dir doch schon 5 oder 6 Mal gesagt«, sagte er. »Und jetzt sage ich es dir zum 3. und letzten Mal. Ich zeige mich den Lebewesen nie.« »Und warum nicht?« »Wenn ich das täte, dann täten sie mich in den Zoogarten einsperren, zu all den zähen Braten, gierigen Affen und elenden Fanten.« »Bestimmt nicht«, sagte Sophiechen. »Und dich schicken sie sofortissimo wieder in das Weiße Haus zu Frau Hauerbatz«, fuhr er fort. »Die Erwachsenen bei den menschlichen Lebewesen sind nicht gerade berühmt für ihre Liebenswürdigkeit. Das sind doch alles Stinkstiefel und Matschbirnen.« »Das stimmt aber nicht«, rief Sophiechen. »Ein paar von ihnen sind lieb.« »Wer denn?«, fragte der Guri. »Nenn mir einen.« »Die Königin von England«, sagte Sophiechen. »Du kennst doch die Königin, du kannst doch die Königin nicht Stinkstiefel oder Matschbirne nennen.« »Na ja«, murmelte der Guri. »Und Summkopf oder Piepstiesel kannst du die Königin auch nicht nennen«, sagte Sophiechen und ärgerte sich ein bisschen. »Nach der leckt der Fleischfetzenfresser sich schon lange die Lippen«, sagte der Guri mit einem Lächeln. »Nach wem? Der Königin etwa?«, schrie Sophiechen erschrocken auf. »Ja«, antwortete der Guri. »Fleischfetzenfresser sagt, er hat noch nie eine Königin gegessen und er meint, dass sie vielleicht extra super edel nobel schmeckt.« »Was fällt dem denn ein?«, sagte Sophiechen. »Aber Fleischfetzenfresser sagt, bei ihrem Königsballast, da stehen viele Soldaten herum und da traut er sich nicht.« »Das ist doch viel besser so«, sagte Sophiechen. Fleischfetzenfresser sagt auch immer, dass er so gerne mal einen von den Soldaten verspachteln würde mit seiner schönen roten Uniform. Aber er hat Angst vor ihren großen schwarzen Pelzmützen, die sie auf dem Kopf haben. Er denkt, nachher bleiben die bei ihm im Hals stecken. »Dem wünsche ich, dass er erstickt«, sagte Sophiechen. »Fleischfetzenfresser ist ein ganz vorsichtiger Riese«, sagte der Guri. Sophiechen schwieg eine Weile. Dann plötzlich rief sie voller Begeisterung. »Ich hab's! Juhu, ich glaub, ich hab's!« »Was hab's?«, fragte der Guri. Die Lösung, jubelte Sophiechen. Wir gehen zur Königin, das ist eine tolle Idee, eine obertolle sogar. Wenn ich zur Königin gehe und ihr von diesen ekelhaften Menschenfresserriesen erzähle, dann wird sie bestimmt etwas dagegen tun. Der Guri sah traurig zu ihr hinunter und schüttelte den Kopf. Sie glaubt dir kein Wort, sagte er. Nie im Leben tut sie das. Ich glaube doch. Nie, niemals, sagte der Guri. Das ist eine so irre, verrückte Geschichte, dass die Königin dich nur auslacht und sagt, so ein Bockmist. Also, Bockmist wird die Königin bestimmt nicht sagen. Natürlich wird sie das, sagte der Guri. Ich hab dir doch schon mal gesagt, die menschlichen Lebewesen glauben einfach nicht an Riesen. Dann müssen wir eben dafür sorgen, dass sie daran glauben, sagte Sophiechen. Und wie kommst du hin zu der Königin? Fragte der Guri. Sekündchen, Sekündchen, sagte Sophiechen, bitte sei mal ein Sekündchen still, ich komme da noch auf eine Idee. Deine Ideen sind bis oben hin voll Schnickschnack, sagte der Guri. Aber die hier nicht, sagte Sophiechen. Du meinst, die Königin wird uns nicht glauben, wenn wir ihr diese Sachen erzählen? Auf gar keinen Knall und Fall, sagte der Guri. Aber wir erzählen ihr das gar nicht, sagte Sophiechen, wie elektrisiert. Wir brauchen ihr das alles doch gar nicht zu erzählen. Wir lassen sie das alles träumen. Das ist eine noch verrücktere Idee, sagte der Guri. Träume sind was sehr Schönes, aber an Träume glaubt doch erst recht keiner. Du glaubst doch nur so lange an einen Traum, wie du träumst, aber sofort, wenn du aufwachst, sagst du, es war ja nur ein Traum, ein Glück oder leider. Warum? Darum mach dir mal keine Sorgen, sagte Sophiechen. Das bringe ich in Ordnung. Das kannst du gar nicht schaffen, sagte der Guri. Und ob ich das kann, verlass dich drauf. Aber zuallererst muss ich dir eine wahnsinnig wichtige Frage stellen, und zwar folgende. Kannst du jemanden dazu zwingen, dass er eine ganz bestimmte Sache träumt? Alles, was du willst, sagte der Guri, voller Stolz. Wenn ich dir zum Beispiel sagen würde, ich will träumen, wie ich in der Badewanne sitze und damit durch die Luft fliege und die Badewanne hat silberne Flügel, könntest du mich genau das träumen lassen? Ja. »Das könnte ich«, sagte der Guri. »Und wie?«, fragte Sophiechen, »denn vielleicht hast du ja ausgerechnet diesen Traum nicht in deiner Traumothek.« »Den habe ich vielleicht wirklich nicht auf Lager«, sagte der Guri, »aber ich könnte ihn in 0,nix zusammenmixen.« »Zusammenmixen? Und wie machst du das?« »Etwa so, wie man einen Kuchenteig anrührt«, sagte der Guri. »Wenn du von allen Zutaten die richtige Menge zusammenmixst, dann kriegst du jeden Kuchen hin, wie du ihn haben willst. Zuckrig, hefig, rosinig, weihnachtig, tortig oder keksig. Genauso ist das mit Träumen.« »Und weiter?«, fragte Sophiechen. »In meiner Traumothek habe ich doch Millionen von Träumen. Stimmt's oder habe ich recht?« »Genau«, sagte Sophiechen. »Ich habe Träume von Badewannen, jede Menge. Ich habe Träume von silbernen Flügeln und ich habe Träume vom Fliegen. Ich brauche also nur diese Träume fein säuberlich zusammenzumixen und schon haben wir den Salat. Ich kann dir also im Handumdrehen einen Traum anrühren, wo du in deiner Badewanne mit silbernen Flügeln durch die Gegend düst. Ich verstehe, was du meinst, sagte Sophiechen. Ich hatte nur keine Ahnung, dass du Träume miteinander mischen kannst. Oh, die Träume mögen sogar gerne zusammengemixt werden, sagte der Guri. So ganz allein in ihren Gläsern und Flaschen fühlen sie sich sehr einsam. Ach so, sagte Sophiechen. Hast du denn in deiner Traumothek auch Träume über die Königin von England? Massig, sagte der Guri. Und auch über Riesen? Natürlich, sagte der Guri. Und auch über Riesen, die Menschen fressen? Aber immer, sagte der Guri. Und auch über kleine Mädchen? Das sind sogar die häufigsten, sagte der Guri. Träume über Mädchen? Davon habe ich eine ganze Regale voll. Und könntest du die nun miteinander mischen? Genau nach meinem Rezept? Fragte Sophiechen und glühte vor Begeisterung. Natürlich könnte ich das, sagte der Guri. Und was bringt das? Ich glaube, du bist auf dem Holzweg. Abwarten, abwarten, sagte Sophiechen. Pass mal auf. Ich möchte gern, dass du einen bestimmten Traum zubereitest, den du dann in das Schlafzimmer der Königin von England pustest, während sie schläft. Und zwar soll der Traum folgendermaßen gehen. Nicht so schnell, nicht so schnell, bat der Guri. Und wie soll ich so nah an das Schlafzimmer der Königin von England herankommen, dass ich den Traum da reinpusten kann? Du redest Schnickschnack. Später, später, sagte Sophiechen. Jetzt musst du bitte erstmal gut aufpassen. Ich sag dir jetzt, was in dem Traum, den du zusammenbraust, vorkommen soll. Hörst du auch gut zu? Auch sehr gut zu, sagte der Guri. Ich möchte, dass die Königin von England träumt, wie 9 ekelhafte Riesen, jeder ungefähr 16,23 Meter lang, bei Dunkelwerden nach England galoppieren. Sie soll auch ihre Namen träumen. Wie waren doch gleich ihre Namen? Fleischfetzenfresser, sagte der Guri, Menschenpresser, Knochenknacker, Kinderkauer, Hackepeter, Klumpenwürger, Mädchenmanscher, Blutschlucker und Metzgerhetzer. Lass sie alle diese Namen träumen, sagte Sophiechen. Und lass sie träumen, wie diese Typen sich einschleichen nach England mitten in der Nacht zur Geisterstunde und wie sich die kleinen Jungen und Mädchen aus den Betten grapschen. Lass sie träumen, wie die Riesen durch die Schlafzimmerfenster greifen, wie sie die kleinen Jungen und Mädchen aus den warmen Betten zerren und sie dann... Sophiechen musste abbrechen. Aber dann kam sie doch mit der Frage raus, wie ist das eigentlich? Werden sie gleich an Ort und Stelle verspeist oder erst einmal woanders hingebracht? Die schmeißen sie sich immer direkt ins Maul wie Kartoffelchips, sagte der Guri. Das muss also vorkommen im Traum, sagte Sophiechen. Und dann muss der Traum zeigen, wie sie knallvolle Bäuche haben und nun zurücktrampeln nach Riesenland, wo kein Mensch sie jemals finden kann. Alles? Fragte der Guri. Noch lange nicht, sagte Sophiechen. Du musst dann der Königin doch noch im Traum erklären, dass es einen Guri gibt, einen guten Riesen, der ihr verraten kann, wo diese grässlichen Unholde wohnen, damit sie ihre ganzen Soldatenarmeen dahin schicken kann, um sie ein für alle Mal gefangen zu nehmen. Und dann lass sie noch eine letzte Sache träumen, die aber sehr wichtig ist. Nämlich lass sie träumen, dass bei ihr auf der Fensterbank ein kleines Mädchen sitzt, das heißt Sophiechen, und die kann ihr sagen, wo sich der gute Riese versteckt hat. Versteckt hat? Wer wo? Fragte der Guri. Darüber reden wir später, sagte Sophiechen. Also, die Königin träumt jetzt diesen Traum, nicht wahr? Doch, nicht wahr, sagte der Guri. Und dann wacht sie auf und denkt sofort, was war das nur für ein unschöner Traum? Ich bin ja so froh, dass es nur ein Traum war. Und dann schlägt sie im Liegen die Augen auf und was sieht sie da? Und was sieht sie da? Fragte der Guri. Sie sieht ein Mädchen mit dem Namen Sophiechen auf der Fensterbank sitzen. Ganz echt und wirklich sieht sie das mit ihren eigenen Augen. Aber darf ich mal fragen, wie du das machen willst, bei der Königin auf der Fensterbank sitzen? Ist doch klar, dass du mich dahin bringst, sagte Sophiechen. Das ist ja gerade der Witz an der Sache. Wenn jemand träumt, dass bei ihm im Zimmer ein kleines Mädchen auf der Fensterbank sitzt und wacht auf und sieht das Mädchen wirklich da sitzen, dann ist doch der Traum in Erfüllung gegangen, oder nicht? Ich verstehe allmählich, worauf du hinaus willst, sagte der Guri. Wenn die Königin merkt, dass eine Sache, die sie geträumt hat, wahr ist, dann glaubt sie vielleicht, das andere ist auch alles wahr. Na bitte, lobte Sophiechen. Aber ich muss sie davon auch selber noch überzeugen. Du hast gesagt, es wäre gut, wenn der Traum ihr erzählen würde, dass es einen guten Riesen gibt. Soll der auch mit der Königin reden? Unbedingt, sagte Sophiechen. Das musst du tun. Du bist doch der Einzige, der ihr sagen kann, wo die wilden Kerle wohnen. Und wie soll ich zu der Königin hinkommen? Fragte der Guri. Ich mag es nicht, wenn ihre Soldaten auf mich schießen. Die Soldaten stehen doch nur auf der Vorderseite des Palastes, sagte Sophiechen. Hinter dem Königspalast ist aber ein riesiger Garten, in dem gibt es überhaupt keine Soldaten. Der Garten ist eingerahmt von einer sehr hohen Mauer mit Eisenspießen obendrauf, damit keiner hinüberklettert. Aber du als Riese kannst ganz leicht darüber hinwegspazieren. Woher weißt du das alles über den Palast der Königin? Fragte der Guri. Voriges Jahr habe ich in einem englischen Waisenhaus gelebt, sagte Sophiechen. Das war in London und da haben wir immer Ausflüge gemacht in die Gegend vom Königspalast. Kannst du mir denn zeigen, wie ich den Palast finde? Fragte der Guri. Ich habe mich in meinem ganzen Leben nie getraut, in London heimlich herumzuschleichen. Ich zeig dir den Weg, sagte Sophiechen entschlossen. Ich habe aber Angst vor London, sagte der Guri. Das brauchst du doch nicht, sagte Sophiechen. Da gibt es so viele kleine dunkle Sträßchen, in der Geisterstunde ist sowieso kaum jemand unterwegs. Der Guri nahm Sophiechen zwischen Daumen und Zeigefingerspitze und stellte sie auf die Innenseite der anderen Hand. Ist der Palast der Königin groß? Fragte er. Riesengroß, antwortete Sophiechen. Und wie sollen wir das richtige Schlafzimmer finden? Das ist deine Sache, sagte Sophiechen. Du bist doch Expertin in diesen Dingen, denke ich. Und du bist sicher, die Königin sperrt mich nicht in den Zoogarten zu den gierigen Affen und elenden Fanten? Niemals tut sie das, sagte Sophiechen. Im Gegenteil, du wirst ein berühmter Held und brauchst nie wieder Kotzgurke zu essen. Da sah Sophiechen wieder Guri, die sofort glänzende Augen bekam. Er leckte sich gleich die Lippen. Im Ernst, rief er, jetzt aber mal ehrlich, nie wieder Kotzgurke? Du könntest gar keine kriegen, selbst wenn du eine haben wolltest, sagte Sophiechen. Diese Gemüsesorte züchten die Menschen nicht. Damit war die Sache klar. Der Guri sprang auf die Füße. Wann soll ich diesen Königentraum zusammenmixen? Fragte er. Jetzt, sagte Sophiechen. Sofortissimo. Und wann besuchen wir die Königin? Fragte er. Noch heute Nacht, fragte Sophiechen. Sobald du den Traum fertig hast. Heute Nacht, rief der Guri. Und warum so eine hetzige Hektik? Wenn wir schon die Kinder von heute Nacht nicht mehr retten können, dann wenigstens die von morgen Nacht, sagte Sophiechen. Und außerdem sterbe ich vor Hunger. Ich habe nichts mehr zu essen gekriegt seit 24 Stunden. Dann wollen wir uns beeilen, sagte der Guri und machte sich auf in seine Höhle. Auf die Spitze seines Daumens gab Sophiechen ihm einen Kuss. Ich wusste, dass du mitmachst, sagt sie. Jetzt geht es los.